И твое продвижение в Боге, und deine Fortbewegung im Gott, оно всегда будет в зависимости от того, насколько ты в воле Божьей. Das wird immer im Zusammenhang bleiben, in wie weit du im Willen Gottes bist. Поэтому у меня всегда вопрос. Deswegen habe ich immer eine Frage. Что ты хочешь, Господи? Was willst du, Herr? Что я хочу? Was will ich? Я знаю, что я хочу. Ich weiß, was ich will. Но что ты хочешь? Aber was willst du? И наш выбор, und unsere Wahl, он всегда будет зависеть, das wird immer davon abhängen, от тех ценностей, von diesen Werten, которые являются приоритетными в нашей жизни, die Prioritäten in unserem Leben haben. И твой выбор сегодня, und deine Wahl heute, потому что мы выбираем сегодня. Denn wir wählen heute, ja. Мы принимаем решение сегодня. Also wir treffen ja heute eine Entscheidung. Мы принимаем решение сегодня изменяться. Wir treffen heute eine Entscheidung, uns zu verändern. Мы принимаем сегодня решение быть в воле Божьей. Wir treffen heute die Entscheidung, im Willen Gottes zu gehen. Или нет. Oder nicht. И в зависимости от того, какие решения мы принимаем сегодня. Und dementsprechend, welche Entscheidungen wir heute treffen. Почему мы говорим сейчас? Wieso sagen wir jetzt? Потому что от сейчас зависит наше завтра. Denn von jetzt hängt unser Morgen ab. То, что происходит сейчас со мной. Denn das, was jetzt mit mir geschieht. Какой мой выбор сейчас? Also, welche Wahl ich heute treffe. Also, was will ich? Was will ich heute? То определяет то, что будет завтра. Das bestimmt, was morgen geschieht. Поэтому, если я хочу строить свое завтра, deswegen, wenn ich meinen Morgen bauen в успехе, möchte, в продвижении, в Боге, also im Erfolg und im Fortbewegung mit Gott, я буду выбирать то, werde ich das wählen, что сделает мое продвижение успешным сегодня. Werde ich das tun, was meine Fortbewegung morgen erfolgreich macht. Amen, братья, Amen, meine Brüder und Schwestern. Amen. Поэтому я хотел бы поговорить или поделиться с вами. Deswegen möchte ich mit euch was teilen. Некоторыми моментами. Mit manchen Momenten. Которые сегодня определят твое завтра. Dass, dass die heute dein Morgen bestimmen werden. Писание говорит в четвертой книге, в четвертой главе четвертой книги Царств. Die Schrift sagt uns in der in 2. Könige 4. Говорит историю. Die sagt uns, zeigt uns eine Geschichte hier. О женщине, которая была женой пророка. Über eine Frau, die eine Frau von einem Prophet war. И Писание говорит, что муж ее умер. Und die Schrift sagt uns, dass ihr Mann gestorben ist. И этот муж боялся Господа. Und dieser Mann hat Ehrfurcht gehabt vor Gott. И теперь пришел человек, который одолжил деньги. Und jetzt kam ein Mann, der den Geld ausgeliehen hat. Чтобы забрать моих детей. Und sie sagt, der möchte Geld wieder zurückhaben und will meine Kinder. Это была большая дилемма для нее. Also das war ein вызов. Das war ein riesen Dilemma, das war eine riesen Herausforderung für sie. Что нужно делать? Was muss ich denn tun? И Писание говорит, что она встала. Und die Schrift sagt uns, die ist я aufgestanden. Не буду читать эту главу, also ich werde diesen Kapitel но на nicht lesen. Этого я хотел бы предложить несколько моментов. Aber aufgrund dessen möchte ich euch ein paar Momente vorstellen, которые, я верю, сегодня будут очень важные для нас. Wo ich glaube, dass heute für uns sehr wichtig werden. Она пришла к Елисею, это был пророк в Израиле. Also sie ging zu Elise, das war damals der Prophet in Israel. Она рассказала ему всю проблему. Sie hat ihm das ganze Problem geschildert. И вот о чем он ей посоветовал, или что он ей сказал. Und schau, was er zu ihr gesagt hat, was er ihr geraten hat. И то, что сказал пророк для женщины, und das, was der Prophet der Frau gesagt hat, стало ее выбором. Also wurde zu ihrer Wahl, zu ihrer Entscheidung. Чтобы разрешить проблему, um das Problem zu lösen, или чтобы продвинуться в Боге, oder, in Gott voranzukommen, чтобы продвинуться в жизни, oder im Leben voranzukommen, чтобы достигнуть определенного успеха, um einen bestimmten Erfolg zu erreichen. И я верю, что духовные законы, und ich glaube, dass die geistlichen Gesetze, которым мы повинуемся, denen wir unterstellt sind, denen wir, auf die wir gehören, они сделают нас успешными. Sie werden uns erfolgreich machen. Но это наш выбор. Aber das ist trotzdem unsere Entscheidung. Хотим ли мы повиноваться? Ob wir gehorchen wollen? Wollen wir hören oder, или нет? Oder nicht? И вот пророк выслушал ее. Und so hat der Prophet sie angehört. И дал ей определенные, ну, директивы. Und hat ihr bestimmte Anweisungen gegeben hier. Она пришла к человеку Божьему. Also sie kam zu einem Mann Gottes. Человек Божий. Das ist ein Mann Gottes. Так важно, чтобы в нашей жизни, это номер один, das ist so wichtig in unserem Leben, das ist Nummer eins, чтобы у тебя был всегда человек Божий. Dass du immer in deinem Leben einen Mann Gottes hast. Мы все нуждаемся в человеке Божьем. Wir brauchen alle einen Mann Gottes. Вот у меня вопрос. Also ich habe jetzt eine Frage. У тебя есть человек Божий? Hast du einen Mann Gottes in deinem Umfeld? Мы особо не нуждаемся в человеке Божьем, когда у нас все хорошо. Also wenn bei uns alles glatt läuft, dann brauchen wir nicht unbedingt den Mann Gottes. Но даже если у тебя все хорошо, aber auch wenn bei dir alles gut läuft, у тебя должен быть человек Божий. Musst du einen Menschen, der zu Gott gehört haben. Это твой пастор в церкви. Das ist dein Pastor in der Gemeinde. Это твой служитель, который есть в церкви. Das ist ein Mitarbeiter in der Gemeinde, den du hast. Пастор Генри, его супруга, команда людей служителей. Also es gibt ein Team, der Leiterteam oder Pastor und seine Frau. У тебя должна быть культура почтения человека Божьего. Du musst eine Ehrenkultur haben zu diesem Menschen. Чтобы тебе быть успешным в жизни, тебе нужно почтение. Also, damit du erfolgreich bist in deinem Leben, musst du Ehre haben, also Respekt. В наш демократический мир, also in unserer demokratischen Welt, что происходит сейчас, was jetzt gerade passiert, я называю это демонкратия. Ich sage, das ist Demokratie. Когда демоны also демонкратия. Управляют. Also wenn die Dämonen leiten und regieren. Потому что мир стал безмерно демократичным. Denn die Welt ist grenzenlos demokratisch geworden. Also in was zeigt sich das? Это выразилось в непочтении. Das hat sich gezeigt in Respektlosigkeit. В церкви, in der Gemeinde, как нигде, wie nirgendwo anders, должна быть высокой культура почтения. Also muss eine hohe Kultur des Respektes sein. Где у тебя есть человек Божий, wo du einen Menschen von Gott hast, через которого Бог благословит твою жизнь. Durch den Gott dein Leben segnet. Я не знаю, как у вас, у меня есть человек Божий. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe einen Mann Gottes in meinem Umfeld. У тебя есть человек Божий? Hast du einen bei dir auch in deinem Umfeld? Это важный вопрос сегодня, именно сегодня. Das ist eine wichtige Frage, знаешь, почему? Genau Потому что, heute как ist я уже wichtig. Сказал, wie почтение, schon gesagt habe, also Ehre, Respekt, оно благословит твою жизнь. Das wird dein Leben segnen. Ephesians 6:2. Also Epheser 6:2. Писание говорит, дети, die sagt, Kinder, почитайте своих родителей. Also ehrt euer Eltern. Посмотрите, что сделал мир сегодня. Also schaut hier, was die Welt heute gemacht мир hat. Мир сегодня напрочь сделал огромную бездну между родителями и детьми. Also schaut jetzt, was die Welt jetzt angerichtet hat. Die hat einen riesen Riss gemacht zwischen den Eltern und den Kindern. Когда родители не имеют права влиять на жизнь детей. Wo die Eltern kein Recht mehr haben, auf Leben der Kinder zu wirken. Я был в Америке. Ich war in Amerika. Мама делает, значит, смену пола своей девочке, потому что она подумала, что так лучше будет для нее в жизни. Also die Mutter hat, 7 лет. Sie hat dem Mädchen erlaubt, das Geschlecht zu wechseln, weil sie gedacht hat, das ist besser и für sie. Ребенок не может ничего сделать, потому что так мама захотела. Also das Kind kann nichts tun, weil die Mutter das so sich gewünscht hat und so а gewollt hat. Ребенок вырастает. Und dann wächst das Kind auf. И он ненавидит ни мать, ни отца. Und er hasst seine Mutter und seinen Vater. Потому что нет культуры почтения. Weil diese Respektkultur fehlt. Дети почитают родителей. Die Kinder ehren ihre Eltern. И будет тебе благо. Und dann wird es dir gut gehen. И будешь долголетний на земле. Und du wirst lange Jahre leben. Если ты христианин, рожденный свыше. Also wenn du ein Christ bist, der von neu geboren ist. И ты почитаешь человека Божия, который стоит und, в церкви, поставленный Богом над тобой. Du ehrst den Mann Gottes, der in der Gemeinde über dich gestellt ist. То почтение. Dann diese Ehrdarbietung von dem Mann Gottes. Продвинет тебя в благословение. Also wird dich in den Segen voranbringen. Не знаю, может это не в германской культуре, но. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht in der Deutschlandkultur integriert. Я думаю, что это в Божьей культуре. Aber ich denke, das ist in Gottes eine Kultur drin. Писание говорит, чтобы мы почитали пасторов. Also die Schrift sagt uns, wir sollen unsere Pastoren ehren. Так Писание говорит. So sagt das die Schrift. И чтобы мы им оказывали двойную честь. Und dass wir ihnen den doppelten Respekt erweisen. Потому что я уверен. Weil ich überzeugt bin, dass durch den Mann Gottes Gott spricht. Also wer glaubt von euch, dass Gott durch den Mann Gottes spricht? Also es gibt jetzt Zukunft für diese Gemeinde, ein paar Leute glauben daran. Aber für die Frau, die Herausforderungen in ihrem Leben angenommen hat, человек Божий стал ответом. Wurde der Mann Gottes zu einer Antwort. Und sie kam zu diesem Mann Gottes. Поэтому для того, чтобы тебе двигаться в вере, Deswegen, wenn du im Glauben vorangehen willst, damit du wachsen kannst in dem Glauben, damit du dich festigen kannst im Glauben, brauchst du einen Mann Gottes. Kann jemand Amen sagen? Schau, was Jesus sagt hier in, aus dem Evangelium zu Johannes 15,4. Also ich bin eine Rebe und ihr seid praktisch jede Rebe an mir. Er ist Weinstock und ihr seid Reben. Und die Rebe an sich selbst, das kann keine Frucht bringen, wenn sie nicht an mir bleibt, an dem Weinstock. Amen. Amen. Если ветвь лишить лозы, Also wenn man die Rebe abschneidet vom Weinstock, она засохнет. Sie wird vertrocknen. Да даже есть ветви на лозе, которые нужно обрезать, потому что они сухие. Es gibt sogar auch Reben, die trocken sind, die am Weinstock sind, die muss man abschneiden, weil sie schon bereits trocken sind. Und wo ist dann der Grund dafür? И причина в отношении. Der Grund liegt in den Beziehungen. Потому что если у ветви есть отношения с лозой, denn wenn ein Weinstock mit Rebe eine Beziehung hat, она будет питаться соками лозы. Dann wird sie die Säfte von dem Weinstock nützen. И Иисус говорит, что истинность лозы Und Jesus sagt, dass die, dass der wahre, заключается в том, dass der wahre что Sinn vom Weinstock дает жизнь. Ist in dem, dass es Leben gibt. Поэтому общение Deswegen die Gemeinschaft, лозы и ветви, also die Gemeinschaft zwischen dem Weinstock und der Rebe, bringt immer eine Frucht. Amen. Amen. Когда мы на лозе, Also wenn wir in diesem Weinstock sind, мы плодовиты. Dann sind wir fruchtbar. И Писание говорит, что при общении, когда оно пребывает, Und die Schrift sagt uns, bei dieser Gemeinschaft, wenn man in, beim Weinstock bleibt, тогда пребывает плод. Dann bleibt auch diese Frucht. А почему ветвь засыхает иногда? Und wieso vertrocknet manchmal diese Rebe? Потому что плод становится приоритетнее, чем отношения. Weil die Frucht größere Priorität gewinnt als der Weinstock selbst. Потому что плод – это ресурс. Weil die Frucht ist eine Ressource, ein Mittel. И он временен. Und das ist zeitlich. Но общение, отношения, они вечны. Aber die Gemeinschaft und die Beziehung, das ist ewiglich. Поэтому, когда ты приоритетнее ставишь общение, Deswegen, wenn du als Priorität die Kommunikation stellst, тогда плод будет пребывать. Dann wird auch die Frucht bleiben. Но ты не акцентируешь внимание на плоде. Aber du machst keinen Akzent auf dem Ты акцентируешь внимание на отношения. Sondern du stellst einen Akzent auf die Beziehungen. Посмотрите, в семье есть дети. Schaut hier, in der Familie gibt es Kinder. Но дети вырастают, уходят. Aber die Kinder wachsen auf und gehen. Отношения мужа и жены остаются на до конца. Aber die Beziehung zwischen Mann und Frau, die bleiben bis zum Schluss. И если родители Und wenn die Eltern живут плохо, schlecht leben, сохрани нас, Господь. Gott bewahre uns davor. Но если так представить, что они живут плохо. Aber wenn man so vorstellt, Знаете, sie leben есть выражение, мы уже не любим друг друга, но живем ради детей. Also wir lieben schon einander nicht, aber wir leben nur für die Kinder, wegen der Kinder. Этому браку нет будущего. Also diese Ehe hat keine Zukunft. Там страдания и боль. Dort gibt es nur Qualen und es gibt nur Schmerzen. Поэтому муж и жена не живут из-за того, что у них есть только дети. Deswegen leben Mann und Frau nicht, deswegen, weil sie Kinder haben. Дети являются плодом их отношений. Sondern die Kinder ist die Frucht ihrer Ehe, also Amen. Ihrer Beziehung. Amen. Поэтому отношения важнее, чем плод. Deswegen die Beziehung ist wichtiger als die Frucht. Плод важен. Also Frucht ist schon Но wichtig. Отношения важнее. Aber die Beziehungen sind wichtiger. Поэтому все, что делает Господь, Deswegen alles, was der Herr macht, желает, чтобы у нас были отношения. Er wünscht, dass wir Beziehungen haben miteinander. Человек Божий. Der Mann Gottes. И ты. Und du. У вас есть отношения. Ihr habt eine Beziehung. Вы приходите к человеку Божьему, у вас есть доступ. Also ihr kommt zu dem Mann Gottes, ihr habt Zugang Когда zu ihm. Доступ? Und wann haben wir Zugang? Через отношения. Durch die Beziehung. Если у тебя есть отношения, also wenn du diese Beziehung hast, ты богатейший человек dann bist du der reichste Mensch der Welt. Если у меня есть отношения, also wenn ich in Beziehung bin, у меня есть всегда выход. Dann habe ich immer einen Ausweg. Поэтому ответь себе на вопрос прямо сейчас, и я верю, что Дух Святой, особенно в наше время независимости, Also beantwortet ihr selbst jetzt diese Frage, besonders zu unserer Zeit, wo die Unabhängigkeit überhand gewinnt. Er stellt dir jetzt eine Frage. Hast du Mann Gottes? Bist du in dieser Beziehung? Stehst du darin? Bist du in der Gemeinschaft und in Kommunikation? Bist du auf dem Weinstock? Also wenn du auf dem Weinstock bist, wenn du in der Gemeinschaft bist, dann wird ein Wunder in deinem Leben geschehen. Halleluja. Halleluja. Кому из вас нужно чудо? Also wer von euch braucht ein Wunder? Честно, если вот вам нужно сегодня чудо. Also wenn ihr heute ein Wunder braucht. Столько рук, я удивлен. Also в Германии вам еще нужны чудеса? Also so viele Hände. Und то, что вы живете здесь, уже чудеса. Also ich wundere mich, dass ihr in Deutschland noch Wunder braucht. А вам все равно нужны чудеса. Dass ihr in Deutschland lebt. Aber ihr braucht trotzdem ein Wunder. Я бы мог вам говорить сегодня днями о чудесах. Also ich könnte euch tagelang über Wunder predigen. Also die persönlich in meinem Leben geschehen sind. Безмерно богата чудесами. Also mein Leben ist grenzenlos reich an Wunder. Такими чудесами, которые реально удивят вас. Also von solchen Wunder, die euch реально werden. Я верю, что когда мы пребываем в общении, also ich glaube, wenn wir in der Beziehung sind, чудеса und in der приходят в нашу dann жизнь. Kommen die Wunder in unser Leben hinein. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, человек Божий also, посмотрел на женщину. Hat sich diese Frau angeschaut. Он выслушал ее. Er hat sie angehört. Общение всегда предполагает взаимную связь. Also die Gemeinschaft setzt immer einen Dialog statt. Он ей задал вопрос. Also er stellte ihr eine Frage. Что у тебя есть сегодня? Was hast du heute? Was hast du jetzt? Она сказала, у меня ничего нет. Sie hat gesagt, ich besitze nichts. Она была вдова. Sie war eine Witwe. И первое, что ее реакция была, у меня ничего нет. Und ihre erste Reaktion war, ich habe nichts. Ты хочешь чудо в жизни? Willst du ein Wunder in deinem Leben? Тебе нужно посмотреть, что у тебя есть. Du musst schauen, was du besitzt, was du hast. Мы часто пренебрегаем тем, что у нас есть. Also oftmals schätzen wir für gering, was wir haben und wünschen von Gott alles zu bekommen. Но нам нужно использовать то, что у нас есть. Aber wir müssen das benutzen und gebrauchen, was wir haben. Чтобы получить то, что Бог приготовил для нас. Um das zu bekommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Вот я обращаюсь к тебе сегодня. Also so wende ich mich heute Если an ты dich. Хочешь увидеть чудо в твоей жизни, wenn du ein Wunder in deinem Leben haben möchtest, тебе нужно посмотреть, что у тебя есть. Dann musst du schauen, was du besitzt, was du hast. Иисус говорит ученикам. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern. Накормите людей. Gib den Menschen zu essen. У нас всегда есть шанс, вызов в жизни. Also wir haben immer eine Chance, wir haben immer eine Herausforderung in unserem Leben. Момент, когда Иисус обратился к ученикам. Und in diesem Moment, als Jesus sich an seine Jünger gewandt hat, сказал, накормите людей. Er sagte, gib den Menschen zu essen. Знаете, что ученики сказали? Wisst ihr, was die Jünger gesagt haben? Три классических ответа. Also drei klassische Antworten. Любого христианина, который не хочет ничего делать. Also von jedem Christen, der nichts machen will. Вот если ты не хочешь ничего делать. Also wenn du in der Gemeinde nichts machen willst. У тебя есть три классических ответа учеников. Dann hast du drei klassische Antworten von den Jüngern. Знаете, как они сказали? Wisst ihr, wie sie geantwortet haben? Место пустынное. Das ist ein Platz, wo praktisch nichts ist. Dürre, trockener Platz. Da ist alles Первое, verloren. Also das Erste, das ist ein Platz, wo nichts wächst. Es ist eine späte Zeit. Es ist schon zu spät. Поздно, после девяти не звоните. Also es ist schon zu spät. Also ruf mich bitte nach neun nicht mehr an. Поздно. Also es ist zu spät. Но я не отключаю свой телефон 24 часа в сутки. Aber ich schalte mein Telefon niemals aus. Also 24 Stunden ist es online. Мне могут позвонить в любое время суток, хоть also, ночью, хоть man днем. Kann mich zu jeder Tageszeit anrufen. Звонит человек, говорит, я тебя не разбудил, говорю, уже нет. Der Mensch ruft mich an und sagt, habe ich dich geweckt? Und ich sage, nein, schon nicht mehr. Но вот у нас время позднее. Aber wir haben jetzt eine späte Zeit. Сегодня не поздно. Also heute ist nicht zu spät. Сегодня день благоприятный. Heute ist ein guter Tag. Сегодня Бог отвечает. Heute antwortet Gott, wie Pastor gesagt hat. Своими чудесами. Mit seinen Wunder. Но ученики говорят, время позднее. Aber die Jünger sagen, das ist eine späte Zeit. И третье, знаете, что они сказали? Und wisst ihr, was es als drittes sie gesagt haben? У нас ничего нет. Wir haben nichts. У тебя есть что-то? Hast du etwas? Нет ничего. Nein, ich habe nichts. Что у тебя есть, это вопрос сегодня. Was hast du jetzt? Das ist heute eine Frage an dich heute. Ко мне пришел один пастор. Heute, zu mir kam ein Pastor. Он сказал, я не знаю, как дальше жить. Er sagte, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. У меня страшная нужда, у меня пятеро детей. Ich habe ein furchtbares Anliegen. Ich habe квартиру, fünf Kinder. Also ich miete eine Wohnung und wir haben nichts. Ich will meinen Dienst quittieren. Ich bin müde geworden. Сказал, ich sage, okay, setz dich hin. Und dann habe ich ihn gefragt, was hast du? Говорит, er sagte, ich habe nichts. Говорю, не торопись, und ответ. Ich sage, eile nicht so schnell, sondern sag mir. Учеников был в первом веке. Но сейчас вот ты посмотри, что у тебя есть. Aber jetzt schau bitte ganz genau hin, was du hast. Знаете, все, что у нас есть, этим даром мы можем служить Богу. Und wisst ihr, alles, was wir haben jetzt zu diesem Moment, können wir dieser Gabe Gott dienen. Чтобы пришло чудо от Господа в твою жизнь прямо сегодня. Damit ein Wunder heute an diesem Tag in dein Leben kommt. Я не мог продать картину, которую я купил. Ich konnte das Bild nicht verkaufen, was ich mal gekauft habe. Шел в церковь, принял решение пожертвовать все, что у меня было. Und bin in die Gemeinde hin und habe eine Entscheidung getroffen, alles я zu opfern, was ich hatte. Я даже за картину не думал, просто пожертвовал во имя Господа. Нужно было либо хлеб купить, либо пожертвовать. Also ich habe einfach Entscheidung getroffen, alles zu opfern, weil es war eine Entscheidung, entweder Brot zu kaufen oder alles dem Herrn zu opfern. Я просто во имя Господа пожертвовал все, что у меня было, абсолютно все, ничего не осталось. Ich habe einfach im Namen Jesu einfach alles geopfert. Ich habe nichts mehr geblieben. Es war keine große Summe. После собрания подошел ко мне человек. Also nach dem Gottesdienst kam ein Mann zu mir. Он такой был уже богатенький в то время. Also der war schon zur damaligen Zeit wohlhabend. И говорит, у тебя есть симфония? Und er sagt, hast du Symphonie? А мне один финн подарил симфонию. Это было 80-е годы еще. Also das ist so ein Bibellexikon. Я думаю, просто пожертвую ему эту симфонию. Не продавать ничего, просто пожертвовать. Also ich werde einfach ihm dieses Bibellexikon auch opfern. Ну что раньше же учили в церкви, что продавать Библию это грех. Denn früher hat man gelehrt in der Gemeinde, die Bibel zu verkaufen, ist eine Sünde. Сейчас все продается. Heute wird alles verkauft. Даже приложение. Sogar die Apps. Да. И он приехал ко мне, я ему дарю эту симфонию. Und er kommt zu mir und ich schenke ihm и dieses говорит, Bibellexikon. Ты где взял эту картину? Und er sagt zu mir, wo hast du dieses Bild her? Эту картину никто не хотел у меня купить, что была картина о Рождестве. Also dieses Bild wollte keiner bei mir kaufen, das war ein Bild и там von der Weihnachtskrippe. Ягненок был похож на собаку сильно. Da war ein Schäfchen, also ein Lämmchen, der war einem Hund ähnlich. Руки эти Марии были пластмассовые, все такое, в общем там. Also das war ein Bild, wo praktisch die Hände von der Maria plastikmäßig waren. Also ich verstand, dass das Bild nicht so besonders ist. Он говорит, ты где взял такую картину? Продай. Er sagt, wo hast du dieses Bild her? Да нет, ну, продать. Zu verkaufen. Он дал мне две цены за эту картину. Он просто выложил, вот хватит тебе этих денег? Er hat mir zwei Preise genannt und hat gesagt, reicht es dir? Я говорю, это за много, бери. Und er sagt, es ist zu viel. Er sagt, nimm's. Когда ты используешь то, что у тебя есть, wenn du das gebrauchst, was du hast, Бог даст тебе невозможное. Wird Gott dir das Unmögliche geben. Что у тебя сегодня есть? Was hast du heute? Представь это Господу. Also, gib es dem Herrn hin. Что у тебя есть прямо сейчас? Was hast du gerade jetzt? Представь это Господу сегодня, не откладывай на завтра. Also, gib es dem Herrn jetzt, heute. Ты думаешь, завтра я буду служить, завтра я буду что-то делать. Du denkst dir, завтра я буду петь в прославлении, завтра я буду танцевать, завтра я буду играть. Also, du denkst dir, ich kann morgen dienen, ich kann morgen im Lobpreis sein. Как насчет того, чтобы это делать прямо сегодня? Wie steht es damit, dass du es heute gleich anfängst? И у тебя есть всегда выбор, пусть другие сделают. Я тебе скажу, другие будут благословлены. Weißt du, du hast immer die Entscheidung oder и мы иногда wählen, думаем, почему machen, он так благословлен? Dann, почему он так благословлен? Dann werden die anderen gesegnet sein. Vielleicht denkst du dir dann manchmal, wieso ist der andere so gesegnet? Потому что за всяким благословением стоит жертва. Denn hinter jeder Segnung steht ein Opfer. За всяким благословением стоит цена. Hinter jedem Segen steht ein Preis. Мы иногда не хотим платить цену. Manchmal wollen wir diesen Preis nicht. Но мы хотим получить. Чудо от Господа. Wir wollen den Wunder vom Herrn bekommen. Но знаете, сколько бы вы ни ходили по дорогим бутикам, aber wisst ihr, wie oft ihr auch durch die teuren Boutiques rumläuft, сколько бы вы ни примеряли красивых Fashion одежд там. Egal, wie viele schöne Kleidungsstücke ihr auch anprobiert. Сколько бы туфлей дорогих не мерили. Egal, wie viele schöne teure Schuhe ihr anprobiert. И то нравится, и то платье нравится, и та блузка нравится, все нравится. Diese Bluse gefällt mir, dieses Kleid gefällt mir, alles gefällt Но, друзья, mir. Запомните, вашим будет только то, за что вы заплатите. Also wisst ihr, aber meine Freunde, denkt euch, nur das wird euch gehören für was, für das ihr auch И вы можете гулять целый день по супермаркету или по молу. Also ihr könnt hier in dem Center rumlaufen so viel ihr И wollt. Наслаждаться любыми одеждами и любыми разными вещами. Он könnt genießen, das mal ansehen. Но оно никогда вашим не будет. Вашим будет то, за что ты заплатишь. Also es wird niemals euch gehören, das wird nur dein sein, was du, wozu du, mit was du das zahlst. И нужно помнить, что лучшая одежда. Ich denke dran, dass die beste Kleidung стоит лучшие деньги. Also die kostet auch mehr Geld. И благословение в Боге. Und der Segen im Gott. Стоит лучшей цены. Und ist den besseren, also kostet besseren Preis oder mehr. Что у тебя есть? Was hast du heute? Она сказала, у меня ничего нет. Sie hat gesagt, ich habe nichts. А потом подумала и сказала, да, есть сосуд селея. Und dann hat sie so nachgedacht und sagte, ich habe Öl. У вдовы было мука и масло. Also die Witwe hatte Öl und Mehl. У Моисея был жезл. Der Mose hat einen Stab У мальчика нашлись пять хлебов и две рыбы. Und der Junge hat fünf Fische und fünf Brote. У женщины был сосуд с маслом. Also die Frau hatte ein Gefäß mit Öl. Поэтому посмотри и начни сегодня из того, что у тебя есть. Deswegen schau darauf und fang damit an, was du heute schon Выход bereits hast. Выход из любой твоей сложной ситуации. Also Ausweg aus jeder deiner komplizierten Situation. Продвижение в твоем благословении. Also Fortbewegung in deinem Segen. Зависит от того, что ты, какое решение примешь прямо also, сейчас. Hängt davon ab, was du jetzt in diesem Moment für ты смотришь на обстоятельства, du schaust auf deine Umstände, и ты в плену обстоятельств. Und du bist im, gefangen durch diese ты Umstände. В плену болезни, du bist gefangen in ты в плену финансового кризиса, du bist, gefangen in deine finanziellen ты в плену экономики, du bist, gefangen in der ты в плену каких-то отношений. Du bist gefangen in irgendwelchen Beziehungen. Не позволь обстоятельствам взять тебя в плен. Also lass nicht zu, dass die, Umstände dich gefangen nehmen. Потому что мы становимся рабами обстоятельств. Denn wir werden zu Sklaven der unsere Umstände. И иногда забываем, что мы сыны свободы и дочери. Und manchmal vergessen wir, dass wir die Söhne und die Töchter der Freiheit sind. И каждый, кто что-то использовал, und jeder, der etwas gebraucht hat, benutzt hat, был благословлен. War gesegnet. Это женщина, которая кормила пророка. Also diese Frau, die dem Propheten zu essen gegeben hat. Посмотрите, она вышла. Schaut ihr, sie ist rausgekommen. С мыслью о смерти. Mit einem Gedanken über den Tod. Посмотрите, у нее то, что она имела, вот сейчас откровение. Also schaut hier das, was sie hatte, ich sage euch jetzt eine Offenbarung. Даже то, что она имела, also auch das, was sie bereits hatte, она исповедовала как смерть. Hat sie verkündigt, hat sie proklamiert als Tod. Я это приготовлю, съем и умру. Also ich werde das nehmen, vorbereiten und werde sterben. Видите, иногда мы нашими глазами видим то, что мы видим, и это производит смерть, потому что мы не можем видеть глазами Бога, если мы не в Боге. Schaut her, wenn wir das sehen, was wir sehen wollen, was wir denken zu sehen, dann sehen wir falsch, weil Augen Gottes sehen anders. Но пришел пророк, aber es kam ein Prophet, и то же масло в кувшине и та же мука в катке. Und derselbe Öl und derselbe Mehl, was sie hatte, стали жизнью. Wurde zu ihrem Leben. Поэтому даже то, что в наших глазах является смертью, genau auch das, was in unseren Augen als Tod erscheint, и если мы это предоставляем Богу, und wenn wir das dem Herrn abgeben, это становится жизнью. Das wird zum Leben. Halleluja. Halleluja. Вдова говорит, я это имею, но умру. Die Witwe sagt, ich habe das, aber ich werde sterben. А пророк говорит, und der Prophet sagt, ты это имеешь и не умрешь. Du hast es und du wirst nicht sterben. Мало того, что ты не умрешь, не умру даже я. Du wirst nicht sterben, auch ich werde nicht sterben. Мы будем жить все. Wir werden alle leben. Вы понимаете, о чем Дух Святой говорит? Versteht ihr, über Потом, was Heiliger Geist jetzt meint? Когда ты предоставляешь Богу то, что у тебя есть, deswegen, wenn du das bietest dem Herrn, was du hast, это как естественная платформа для сверхъестественного вмешательства Божьего в твою жизнь. Plattform, für das übernatürliche Eingreifen von dem Herrn, für Господь, die Wunder. Все, что у нас есть, Herr, alles, was wir haben, мы хотим предоставить Тебе, wollen wir dir anbieten. Потому что в наших глазах это смерть, в Твоих глазах это Denn жизнь. In unseren Augen ist das Tod, aber in deinen Augen ist das Leben. Сухая рука, eine trockene Hand, станет здоровой. Wird gesund werden. Глухие будут слышать. Die Tauben werden hören. Немые будут говорить. Und die Stummen werden reden. Слепые будут видеть. Und die Blinden werden sehen. Хромые будут танцевать. Und die Lahmen werden tanzen. Halleluja. Halleluja. Знаете, помимо того, что у меня есть Господь Всемогущий. Weißt du, außer dem, was ich habe, habe ich den Herrn, der allmächtig ist. Великий и могущественный. Einen großer und allmächtiger Gott. И он дает нам способности, таланты быть служителями Нового Завета. Und er gibt uns die Fähigkeit und die Talente, Mitarbeiter Gottes zu sein im Neuen Testament. Поэтому представь все, что у тебя есть, Господу. Deswegen überlasse alles, was du hast, dem Herrn. Нам хочется быть хозяевами. Also wir wollen die Herren sein. Но Бог хозяин нас. Aber Gott ist der Herr von uns. И если Бог хозяин нас самих, und wenn der Herr von uns selbst der Herr поэтому ist, поэтому Павел говорит, я не могу не советоваться ни с кровью, ни с плотью. Deswegen sagt auch der Paul, ich kann nicht mit Blut und mit Fleisch beratschlagen. Я принадлежу ему. Ich gehöre ihm. Если мы в его владении, und wenn wir in seinem Besitz sind, и все, что у нас есть в его владении, und alles, was wir haben, es gehört ihm, Бог великий. Dann ist Gott groß und mächtig. Номер три. Nummer drei. Послушание. Gehorsamkeit. Самое тяжелое. Das ist das Allerschwierigste. Желание и послушание сделает человека великим. Also Wunsch und Gehorsamkeit werden den Menschen erhöhen und werden groß machen. Если ты захочешь и послушаешь. Also wenn du willst und wirst hören. Будешь вкушать благо земли. Dann wirst du die, das Gute von der Erde schmecken. Послушание человеку Божьему. Das Gehorsam dem Mann Gottes. Утверждает твой успех. Das bestätigt dein Erfolg. Das festigt. Разве что трудное тебе сказал Господь? Hat denn der Herr dir etwas Schwieriges gesagt? Знаете, чем сопровождается послушание? Wisst ihr, mit was das Gehorsamkeit begleitet wird? Не может быть послушания без смирения. Es gibt keine Gehorsamkeit ohne Demut. Человек должен быть глубоко смиренный, чтобы послушаться. Also der Mensch muss tief demütig sein, um gehorsam zu sein. Как не может быть служение без любви? Wie auch der Dienst ohne Liebe nicht funktionieren kann. Так не может быть послушание без смирения. So kann auch Gehorsamkeit ohne Demut nicht sein. Поэтому Иисус смирил себя. Deswegen hat Jesus sich gedemütigt, also bis zu dem Kreuztod. Потому что смирение это, как я уже сказал, это боль. Weil diese Demut, wie ich schon genannt habe, dass es ein Schmerz bedeutet. Нужно переступить через себя, чтобы послушаться. Man muss über sich drüber steigen, um gehorsam zu sein. Иногда я прихожу, или кто-то приходит ко мне на совет, я советую, also, и говорю, и потом... Kommt jemand zu mir und ich gebe ihm Ratschläge. Смотрю, брат поступил все наоборот. Und dann sehe ich, der Bruder hat komplett umgekehrt gehandelt. Потому что послушание, это следует тому, что ты слышишь от Господа. Weil das Gehorsamkeit folgt dem, was der Herr zu dir sagt. И написано, что женщина услышала и сделала все, как сказал ей человек Божий. Und es steht ja geschrieben, dass die Frau zugehört hat, hat gehört und hat alles gemacht, was der Prophet zu ihr gesagt hat. В первой книге Царств, 13 главе, в 13 стихе, основополагающая истина о послушании. Also 1. Samuel 13:13 steht das grundlegende Prinzip für die Gehorsamkeit. Господь говорит Саулу. Der Herr sagt zum Saul. Если бы ты сегодня послушал. Wenn du heute gehört hättest. Господа. Wenn du heute auf Gott gehört hättest. То утвердил бы Бог твое царство навеки. Dann würde der Herr dein Reichtum, dein Königreich auf Ewigkeit bestätigen. Но ты не послушал. Aber du hast nicht auf ihn gehört. Твое царство отдано другому лучшему тебе. Und dein Königreich ist jetzt besserem überlassen. Послушание. Die Gehorsamkeit. Утверждает успех. Bestätigt dein Erfolg. Утверждает. Das bestätigt. Благословение. Bestätigt also das begründet also das bestätigt und festigt dein Segen. Утверждает наше спасение. Das festigt unsere Rettung. Апостол Петр говорит, делайте более твердым и твердым ваше избрание. Der Apostel Paulus sagt, ihr sollt euer Berufung, euer Auserwählung fester machen. Как мы можем это делать? Also, wie können wir das machen? Через послушание. Durch die Gehorsamkeit. Навал имел случай, вот имел такую возможность, Навал. Also der Nabal, Навал, да. Навал? Это Авигей муж, да. Навал, okay. Я не знаю. Навал, Навал, hat, das ist von der Abigail, Abigail, der, Давид der Mann. Послал людей. Also der David hat die Menschen geschickt. Полные столы пищи. Also die Tische waren voll Навал Essen. Навал богатейший человек. Der war ein sehr, sehr reicher Mann. Стригет овец. Der schert die Большой Schafe. Пир. Der hat ein Riesenfest veranstaltet. И Давид говорит, дай мне хлеба немного. Und der David sagt, gib mir ein wenig Brot. Для меня и для моих воинов. Also für mich und für meine Soldaten. Навал что сказал? Was hat Навал zu, Навал zu ihm gesagt? Wer ist dieser David? Мало ли всяких рабов бегают от Господа. Es gibt doch so viele Knechte, die hier rumlaufen. Что произошло? Was passierte dann? Навал умер. Der ist gestorben, dann der Nabal. Но Авигея, aber der Авигей, жена его, Абигей, seine Frau, когда услышала, als sie das gehört hat, что идет разорение на ее дом из-за непослушания Навала. Dass die Zerstörung naht auf ihr Haus wegen dem Ungehorsamkeit von ihrem Ehemann. Вы знаете, друзья, непослушание всегда принесет разорение. Also wisst ihr, meine Freunde, die Ungehorsamkeit wird immer Zerstörung bringen. Я был один успешный очень человек. Es gab mal einen sehr erfolgreichen Menschen. Очень успешный. Also sehr erfolgreich. Все было, сеть магазинов. Also es gab eine Kette, Supermarktkette. Квартира, машина, BMW, немецкая, кстати. Also deutsche. Это у вас было? Нет, да, да, в церкви. А, in der Gemeinde war ein Mann und er hatte das alles gehabt, also ein gutes. Я. Also das war nicht der, sondern ein anderer Mann. Hat ein deutsche BMW gehabt, übrigens eine deutsche Marke. Я однажды сел к нему машину. Und ich bin einmal zu ihm ins Auto rein. Also wir haben uns einfach in der Stadt getroffen. Und er hat nicht erwartet, dass ich in sein Auto zu ihm reinsitze. Und ich habe mich umgedreht und hinten auf dem Rücksitz waren teure Flaschen Whisky. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, was ist das? Er wusste nicht, was er antworten sollte. Er sagte, das ist ein Geschenk an einen Arzt. Also ich schenke dem Arzt Bibel und segne ihn. А ты коньяки. Und du Cognac? Это начало твоего конца. Das ist der Beginn von deinem Ende. Пастор. Пастор. Да вы что? No, bitte. Пастор. Пастор. Я говорю сегодня, прямо сейчас. Und ich sage heute, genau jetzt. Прими решение. Treffe eine Entscheidung. Давай выкинем это в мусор. Lass uns das alles in den Müll wegschmeißen. Что вы это дорого стоит? Oh, das ist doch so teuer gewesen. Я говорю, не дороже, чем вечная жизнь. Und das ist nicht teurer als das ewige Leben. Вы понимаете, о чем Дух Святой нам говорит? Was uns der Heilige сейчас Geist, прямо sagen прими möchte. Решение, прямо сейчас. Also genau Pastor. Jetzt treffe eine Entscheidung, Pastor. Вы что? Я Ach, так Pastor. Люблю Бога. Ich liebe so sehr den Gott. Ich liebe so sehr Jesus. Я говорю, это конец твоего. Dann sage ich zu ihm. Завтра. Das ist das Ende von deinem Morgen. Если не послушаешь. Wenn du nicht hören wirst. Да, Pastor, да вы ach, что? Pastor, ach, lass doch. Забрали все. Man hat alles weggenommen. Забрали магазины. Man hat ihm die Supermarktkette weggenommen, seine Wohnung. Жена ушла, seine Frau hat ihn verlassen, забрали die Kinder. Машину. Man hat ihm das Auto Стреляли, weggenommen. Man hat versucht, ранили. Man hat versucht, ihn zu erschießen. Man hat сегодня ihn, никто. Ja, heute ist er niemand. Никто и ничто. Der ist heute niemand und nichts. Знаете, почему? Wisst ihr wieso? Прими решение сегодня. Treffe heute eine Entscheidung. Жить в послушании. Im Gehorsam zu leben. Если захотите, это надо захотеть, also, это надо иметь глубочайшее wollt, смирение жить в послушании. Also man muss einen tiefen Demut haben, um in Gehorsamkeit zu leben. И за то, что он был послушен до смерти и смерти крестной. Und weil er bis zum Tod, bis zum Kreuz об Иисусе сказано, помните? War, за то so и превознес его Господь и поставил превыше всего hat er ihn erhöht und hat ihn главою церкви. Alles andere gestellt, über die, als Haupt der Gemeinde. Бог желает возвысить свою церковь. Gott wünscht, dass seine Gemeinde Бог желает возвысить тебя в церкви. Er wünscht sich dich, in der Gemeinde zu erhöhen. Из-за твоего послушания. Wegen deiner Gehorsamkeit. Все, да? Еще чуть-чуть. Noch ein wenig. Он сказал, иди к соседям, набери сосудов немного. Also er sagte, geh mal zu deinen Nachbarinnen und hol da genügend Gefäße, so viel du kannst. Она пошла к соседям. Also sie ging zu ihren Nachbarn. И набрала сосудов. Und hat Gefäße gesammelt. Если бы не было взаимоотношений с соседями, кто бы дал ей? Also wenn sie keine gute Beziehung zu ihren Nachbarinnen hätte, dann wer hätte ihr diese Gefäße geben können? Церковь сильна взаимоотношениями. Also die Gemeinde ist stark an ihren Beziehungen. Церковь сильна взаимоскрепляющими связями. Also die Церковь, also die Gemeinde ist stark durch болит один член, с ним болит все тело. Verbindung untereinander. Радуется один член, с ним радуется все тело. Wenn ein Mitglied тело. Krank ist, dann ist die ganze Gemeinde krank. Wenn einer sich freut, dann freut sich Нам die ganze нужно Gemeinde. Развивать взаимоотношения. Also wir müssen diese Beziehungen Нам нужно хранить взаимоотношения. Wir müssen diese Beziehungen bewahren. Нам нужно дорожить взаимоотношениями. Wir müssen diese Beziehungen schätzen mit den Menschen. Нам никогда нельзя разрывать взаимоотношения. Wir dürfen niemals die Beziehungen zerbrechen. Потому что взаимоотношения дают тебе ценность. Denn die Beziehungen, любого человека. Diese Wechselbeziehungen, die haben, die geben dir einen Wert von jedem Menschen. Потому что ты ценишь. Weil du es schätzt, то, с чем ты имеешь отношение, mit dem du die Gemeinschaft hast. Amen. Господь желает иметь самые близкие взаимоотношения с нами. Der Herr wünscht die engste Beziehung überhaupt mit uns. Он желает, чтобы мы имели взаимоотношения друг с другом. Und er wünscht sich, dass wir auch die Beziehungen взаимоотношения приносят haben, богатство жизни. Weil durch die Beziehungen bekommen wir 130, das Reichtum des Lebens. 132 Псалом говорит. Der Psalm 133. Как хорошо и как приятно быть братьям и сестрам вместе. Es ist so schön, den Brüdern und Geschwistern zusammen zu sein. Потому что там заповедал Бог жизнь и благословение навеки. Denn dort hat der Herr geboten, dass dort Leben und Segen fließt. Будь в теле. Sei im Leib. Будь в церкви. Sei in der Gemeinde. Будь на лозе. Sei auf dem Weinstock. Будь во взаимоотношениях. Sei in Wechselbeziehungen. Обнимайте. Zu umarmen. Благословляйте. Segnet einander. Цените. Schätzt einander. Любите. Liebt einander. Бог благословит тебя, выведет тебя из любой проблемы и God даст тебе продвижение segnen. И успех в жизни. Er wird dich aus jedem Problem rausholen und wird dir eine Fortbewegung, взаимоотношения haben, приносят радость. In deinem Leben. Обогащают твою жизнь. Und die Beziehungen bringen die Freude, поднимают die bereichern тебя. Dein Leben. Es, die ermutigen dich, поднимают die bauen тебя. Auf. Die erhöhen dich. Нету ни одного в мире, ни одной площадки, кроме церкви, где Дух Святой поднимает людей. Es gibt keine einzige Plattform auf dieser Welt, поднимает через нас, wo der Herr поднимает die Menschen, через тебя. Wo die, wo, скажи кому-нибудь рядом, wo der Herr die Menschen я хочу, чтобы ты еще выше поднялся. Und wo die, wo er dich erhöhen kann. Ich möchte, dass du noch mehr, noch höher kommst. Скажи, я поднимаю тебя. Sag, ich erhöhe dich. Каждый скажет, я поднимаю тебя. Sagt jeder von euch, ich я поднимаю dich. Тебя в моих молитвах. Also, ich baue dich auf in meinen Gebeten. Я поднимаю тебя в моем служении. Ich baue dich auf in deinem Dienst. Скажи кому-нибудь рядом, ты дорог для меня. Sag jemand, der neben dir sitzt, ich, du bist wertvoll für mich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Братья и сестры. Brüder und Schwestern. Дорогая церковь. Liebe Gemeinde. Что делает отношения? Was machen die Beziehungen mit uns? Знаете, что делает взаимоотношения? Also wisst ihr, was die Wechselbeziehungen machen они, mit uns? Они дают нам возможность. Sie geben uns die Möglichkeit, не пренебрегать никаким сосудом. Kein einziges Gefäß, was da ist, niedrig zu schätzen. Я вот думаю, женщине соседи дали разные сосуды. Also ich denke, diese Frau hat verschiedene Gefäße может, bekommen von ihren Nachbarn. 10 литров, 5 литров, 3 литра вместительность. 10 литров, 5 литров, 3 литра. Ich habe может, keine было Ahnung. Только 330 грамм. Vielleicht waren plus 330 грамм. Oder vielleicht 40 грамм. Знаете, какая истина? Wisst ihr, welche Wahrheit вот, dahinter Господь steckt? Сказал, was der Herr mir verraten Бог hat. В своей любви способен наполнить любой сосуд. Gott in seiner Liebe ist fähig, jedes Gefäß zu füllen. Я видел детей 12 лет, которые пророчествовали. Ich habe Kinder gesehen, die 12 Jahre alt waren und haben prophetisch gesprochen. И никто не верил, такое было пророчество, которое стало взрывной бомбой. Und keiner hat geglaubt, dass diese Prophetie wie zu einer Explosion gekommen ist, also wie eine Explosion war. И через 7 лет примерно. Und ungefähr nach 7 Jahren я увидел абсолютное 100% исполнение этого пророчества. Habe ich die 100%ige Erfüllung von dieser Prophetie gesehen. Бог способен наполнить детей, которые танцуют здесь. Gott ist fähig, diese Kinder, die hier vorher getanzt haben, своим zu füllen. Маслом от Духа своего. Mit seinem Salböl aus seinem Бог способен наполнить Gefäß. Любого старца, старушку, любого юношу, девушку. Бог способен наполнить тебя своим Menschen, маслом. jeden Menschen überhaupt, er kann es fähig, jeden Menschen mit seinem Öl zu füllen. Любого бизнесмена, кто бы не был, Бог способен наполнить своим маслом. Also jeden Geschäftsmann, Gott ist fähig, jeden mit seinem Öl zu füllen. Скажи кому-нибудь рядом, Бог наполняет тебя своим маслом. Sag jemandem zu dir neben dran, Gott füllt dich mit dem Öl auf. И предпоследнее, женщина взяла сыновей. Und noch das Vorletzte, die Frau hat ihre Söhne genommen, mitgenommen und hat zusammen mit ihren Söhnen gearbeitet. Знаете, что укрепляет церковь? Wisst ihr, was die Gemeinde stärkt? Сильные семьи. Das sind starke Familien. Мужья, жены. Also Ehemänner und Ehefrauen. Ваши сыновья, ваши дочери. Also eure Kinder. Мое сердце наполняется радостью столько молодежи. Also mein Herz erfüllt sich mit Freude, wenn ich so viele Jugendliche sehe und Kinder, поклоняются. Die den Herrn Нам preisen нужно hier. Работать с сыновьями. Also wir müssen mit den Söhnen Нам arbeiten. Нужно работать с дочерями. Wir müssen mit unseren Töchtern arbeiten. И тех сыновей и дочерей, которые угнал дьявол. Und diese Töchter und diese Söhne, die der Teufel weggejagt hat. Бог силен вернуть. Gott ist stark genug, um sie zurückzubringen. Нам нужно сегодня сказать, Господь. Wir müssen heute sagen, Herr. Верни. Bringe sie wieder zurück. Как молился Давид. Wie der David gebetet Помните, hat. Помните, Сикелак сгорел. Könnt ihr euch erinnern, wo ein Детей Ort, забрали в плен. Wo die Kinder in Gefangenschaft entführt David. Wurden. Одел эфод, священнические одежды. Der hat die Priestergewand angezogen. И взывал к Богу. Und hat zu Gott gerufen. Что мне делать? Was soll ich denn tun? Знаете, что Господь сказал ему? Wisst ihr, was Gott ihm geantwortet hat? Беги. Lauf. Догонишь и отнимешь. Du wirst die einholen und du wirst es ihnen wegnehmen. Если твоих сыновей и дочерей угнал дьявол. Also wenn der Teufel deine Kinder, deine Töchter weg und Söhne weggenommen бежать. Hat, wir müssen rennen. Догнать. Wir müssen sie einholen. И отнять. Und denen das wegnehmen. Im Namen Jesus Christus. Здесь, Seid ihr hier, Gemeinde? Просто тебе надо бежать. Aber du musst rennen. И поститься, и молиться. Du musst fasten, du musst beten. И верить. Und glauben. И стоять в проломе. Und im Riss zu stehen. Но мы будем работать с сыновьями и дочерями Aber нашими. Wir werden mit unseren Töchtern und unseren Söhnen arbeiten. Нам нужно закрыть двери за сыновьями. Wir müssen die Türen hinter unseren Kindern schließen. Не перед сыновьями. Nicht vor ihnen, а за сыновьями. Sondern hinter ihnen. Во имя Иисуса. Im Namen Jesus. У тебя есть... Зачем бежать? Du hast jemanden, den du nachrennen kannst. Amen. Amen. Пусть Господь благословит вашу церковь. Der Herr soll eure Gemeinde segnen. Семьи и дома. Eure Häuser, eure Familien. И пусть умножит вас Бог в тысячу крат от того, сколько Der Herr вас сейчас. Soll euch vervielfältigen tausendfach, wie ihr jetzt seid. Помните, что Denkt наше dran, рождение свыше. Dass unsere Geburt von oben, von neu. Помните, наше призвание. Denkt dran, unsere Berufung. Быть в его воле. Ist in seinem Willen zu sein. Пришло чудо. Der Wunder ist da. Пришло чудо. Der Wunder ist da. Пришел ответ. Kam eine Antwort. Пришел ответ. Dann kam eine Antwort. Полилось масло. Das Öl fließt. Полные сосуды. Volle Gefäße. Вау. Wow. Было ли так в твоей жизни? War denn so, dass in deinem Leben? Ты не знал, куда деваться от денег. Wo du nicht wusstest, was du mit deinem Geld anstellen sollst. Я часто такое свидетельство слышу, как сегодня жена пастора сказала, что в этой церкви никогда не было проблем с финансами. Also nicht oft habe ich so ein Zeugnis gehört. Вот also nicht oft habe ich gehört, wo die Frau vom Pastor gesagt hat, dass unsere Gemeinde nie so eine Geldnot hatte. Почувствовал, что живете как в Царстве Божьем. Also ich habe gefühlt, dass ihr wie im Reich Gottes lebt. Почти, Пастор also сказал, почти. Der Pastor sagt Все, fast. Я уже заканчиваю. Я also понял. Ich komme schon zum Schluss. Okay, ich habe verstanden. И вот что я хочу напоследок пожелать. Und zum Schluss möchte ich euch sagen, хочу помолиться за вас. Ich möchte für euch beten. Когда так все хорошо. Wenn alles so gut ist. Когда уже сосуды полные масла. Wenn die Gefäße bereits voll mit Öl sind. Когда я уже сам знаю, что делать. Wo ich schon weiß, was ich selbst machen soll. Когда ответ просто нарисован в моем wo, доме. Wo die Antwort einfach nur schon vor mir geschrieben steht. Когда Бог дал мне ошеломляющий успех. Wo Gott mir einen unglaublichen Erfolg gegeben hat. Когда я могу справиться без кого угодно уже. Wo ich schon alles schaffen kann, ohne Hilfe von jemand anderem. Знаете, когда мы в проблемах, нам нужен человек Божий. Wisst ihr, wenn wir Probleme haben, dann brauchen wir Mann Gottes in unserem Leben. Когда у нас все уже хорошо. Aber wenn alles gut läuft. Нам вообще никто не нужен. Dann brauchen wir überhaupt niemand mehr. Но вот что я хочу вам пожелать. Aber eins möchte ich euch wünschen. В проблеме. In the problem. В болезни. In der Krankheit, в трудностях, in den Schwierigkeiten, или в большом ошеломляющем успехе, oder im großen, unglaublichen Erfolg. Пусть всегда у тебя будет человек Божий. Du sollst immer ein Mann Gottes sein in deinem Leben haben. Всегда оставайся на лозе. Sei immer auf dem Weinstock, bleib dort. И женщина, имея успех, Und die Frau, indem sie Erfolg hat, пришел ответ в ее судьбу. Es kam eine Antwort in ihre Schicksal hinein. Огромное благословение. Es kam ein Riesensegen in ihr Leben hinein. Она пришла к человеку Божьему. Sie kam zu einem Mann Gottes. И сказала. Und sagte. Что мне делать с моим успехом? Was soll ich mit meinem Erfolg machen? За 40 лет моего служения я редко видел людей, которые пришли бы как успешные люди, сказали: пастор, что мне делать с моим успехом? Also innerhalb von meinem Dienst, innerhalb von 40 Jahren habe ich selten einen Menschen getroffen, der zu mir gekommen ist, der wo Erfolg hatte und hat mich gefragt, was soll ich damit machen? В основном все приходят с нуждами, с проблемами. Also meistens kommen die Menschen mit ihren Problemen, mit ihren Anliegen, Nöten. Но чтобы с успехом прийти. Aber mit einem Erfolg zu kommen, это величайшее смирение. Das ist ein wirklich Riesendemut. Сказал, все, у меня есть ответ, что мне делать? Er sagte, ich habe jetzt eine Antwort, ich habe alles. Was soll ich jetzt machen? Der человек Божий. Und der Mann Gottes говорит ей, sagt zu ihr, иди продай. Geh, verkaufe es. Выручи деньги. Und gewinne was daraus. Приди и живи ты, отдай долги все. Also tilge deine Schulden und lebe auf dieses Geld. Du und deine Söhne сollen auch für dieses Geld, auf dieses Geld leben. Sie hat ihre Schulden abgegeben. Also hört zu, also auf jeden Fall gebt eure Schulden ab. Und so blieb sie mit ihren Kindern und hat ohne Probleme gelebt. Deswegen wünsche ich eurer Gemeinde, also wenn ihr gesegnet seid und erfolgreich seid, also bleibt in der Gegenwart Gottes, bleibt in der Salbung des Heiligen Geistes, also bleibt in seinem Bund und in seinem Ratschlag, und in deinem Leben soll immer ein Mann Gottes sein, unter deren Obhut du bist. Dann wirst du immer gesegnet sein. Amen, Gemeinde, lass uns aufstehen und beten.